Dann erstmal guten Abend. Schönen Dank für die Einladung. Zum Thema des heutigen Abends haben wir uns vor knapp 3 Jahren mal schriftlich geäußert, in einem Text mit dem Titel Krisenlösung als Wunschkonzert, was eben eine kritische Auseinandersetzung war mit bestimmten Argumentationsmustern in der Linken mit Blick insbesondere auf die Euro-Krise. Der Text ist damals in der Zeitschrift AK veröffentlicht worden, hat dort auch eine kleine Debatte ausgelöst, in der aus unserer Sicht nicht wirklich auf unsere Argumente eingegangen wurde, aber immerhin. Ich habe den Text heute auch nochmal mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es einfach mal durchgeben, wer ihn nicht kennt oder so. Und ich werde heute Abend, weil sich so in groben Zügen an der Lage jetzt nicht furchtbar viel geändert hat, eigentlich nochmal ein paar Kerngedanken aus diesem Text vorstellen und dann abschließend noch ein paar Bemerkungen machen zu der Debatte um Syriza und die ganze Entwicklung in Griechenland. Das Ganze soll so eine halbe Stunde dauern, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für eine etwas gründlichere Diskussion. Gut, also Anlass für die Kritik, die wir in diesem Text damals formuliert haben, war die Beobachtung, dass bestimmte, aus unserer Sicht relativ fragwürdige Vorstellungen über das Verhältnis von Krise und Staat bis weit in nominell radikale Kreise hinein gang und gäbe geworden sind. In einem Satz zusammengefasst wollten wir damals die Auffassung kritisieren, alternativ zum sogenannten Neoliberalismus, der sich einerseits in gnadenloser Austeritätspolitik auf Kosten der Lohnabhängigen austobt, während er andererseits quasi aus reiner Willkür Banken und Anleger rettet, gäbe es eine andere soziale Krisenlösung, die gerade durch eine Umverteilung von oben nach unten und umfangreiche Staatsprogramme nicht nur den Lohnabhängigen allerlei Härten erspart, sondern auch die ramponierte Ökonomie wieder flott macht. Diese Vorstellungen scheinen uns hinter alle kritischen Einsichten zurückzufallen, die seit Marx über das Kapital und seine Krisen formuliert worden sind. Wir denken, dass eine Kritik solcher Vorstellungen möglicherweise einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, dass sich wieder erwarten, aus der ganzen Misere heraus doch noch eine sozialrevolutionäre Bewegung entwickelt. Wir überschätzen die Bedeutung einer solchen Kritik allerdings auch nicht, will sagen, bestimmte sozialreformerische Illusionen sind sicherlich nicht der größte oder sogar alleinige Hemmschuh für die Herausbildung einer solchen Bewegung. Festhalten muss man erstmal, dass in den vielen, vielen Kämpfen, die es im Zuge der Krise in den letzten Jahren gegeben hat, nirgends der entscheidende Sprung von Streiks und Platzbesetzungen hin zu Betriebsbesetzungen und der Bildung von sowas wie Räten gewagt worden ist. Die Vorstellung, sich gemeinsam die Produktionsmittel anzueignen, ist also selbst dort, wo eine irrwitzige Arbeitslosigkeit herrscht und es wirklich ums Eingemachte geht, offenbar derart undenkbar geworden, dass es schon gar kein Polizeiaufgebot mehr braucht, um die Leute daran zu hindern. Und das scheint uns das eigentliche Problem zu sein. Damit will ich nur klarstellen, mit Blick auf die folgenden Ausführungen, dass wir also nicht so einem bestimmten Muster einer linksradikalen Kritik folgen, wonach jetzt irgendwelche Reformisten ein eigentlich zur Revolution drängendes Proletariat vom rechten, das heißt linksradikalen Weg abbringen. Darauf werde ich nachher am Fall Griechenland nochmal kurz eingehen. Zentral für die linke Krisendeutung, die wir für problematisch und auch folgenreich halten, ist zunächst der Begriff des Neoliberalismus. In unserem Verständnis ist Neoliberalismus eine bestimmte wirtschaftspolitische Doktrin, die auf die Entfesselung der Marktkräfte schwört, eine Politik des harten Geldes und des ausgeglichenen Staatshaushaltes befürwortet und sich praktisch natürlich vor allem in Privatisierung von Staatsbetrieben, sozialen Vorsorgeeinrichtungen und so weiter und so fort niederschlägt. Dass es seit den späten 70er Jahren eine gewisse Entwicklung in diese Richtung gegeben hat, würden wir niemals bestreiten. Die Frage ist allerdings erstens, wie man das erklärt und zweitens, ob diese Entwicklung so ungebrochen ist, dass man Neoliberalismus gleich als eine Art Epochenbegriff verwendet. Zum Ersten denken wir, und das ist natürlich nicht auf unser Mist gewachsen, sondern man kann es in 1000 Studien nachlesen, dass die Konterreformen, die man gemeinhin so als neoliberal bezeichnet, ab den späten 70er Jahren auf eine reale Krise geantwortet haben. Die Wachstumsraten waren damals eingebrochen, Inflation und Arbeitslosigkeit schossen gleichzeitig in die Höhe und in der Arbeiterklasse hatte sich in den Nachkriegsdekaden und besonders nach dem Aufbruch von 68 eine Anspruchshaltung durchgesetzt, die unbedingt geschliffen werden musste. In der linken Deutung, die wir kritisieren wollen, war das Ganze dagegen ein Ergebnis erfolgreicher Kämpfe um Hegemonie. Das heißt, neoliberale Kreise waren in der Lage, durch ideologische Kampagnen und beharrliche Lobbyarbeit ihre Vorstellungen als Alleingültige in der Öffentlichkeit und im Staat zu verankern. Oder kurz und vielleicht ein bisschen zu polemisch vereinfacht gesagt, neoliberale Thinktanks haben die Gesellschaft einem großen Brainwashing unterzogen und so dann die Politik gehijackt, indem sie dort bestimmte Leitbilder installiert haben. Mit der Rede von Hegemonie, Diskursen, Definitionsmacht, Deutungsmacht tritt das objektive ökonomische Geschehen in den Hintergrund. Es entsteht der Eindruck, eigentlich hätte sich alles auch vollkommen anders entwickeln können. Eigentlich könnte man, wenn man genügend Diskursmacht besäße, den Kapitalismus auch völlig anders gestalten. Das wird vielleicht nicht immer so ausdrücklich gesagt, schwingt aber implizit in einer solchen Beschreibung der Geschichte immer mit. Was die zweite Frage betrifft, wie ungebrochen dieser Neoliberalismus überhaupt herrscht, hat zuletzt Paul Mattick in dem wärmstens empfohlenen Büchlein Business as Usual, also das ist auch der deutsche Titel, nochmal gezeigt, aus unserer Sicht sehr plausibel gezeigt, dass staatliche Politik keineswegs irgendeinem ideologischen Leitfaden folgt, sondern eher einem hochpragmatischen Durchwursteln gleicht. Die Staatseingriffe sind in der vermeintlichen Ära des Neoliberalismus keineswegs zurückgegangen. Gerade in dieser Ära ist die Staatsverschuldung munter weiter gewachsen. Also in den USA beispielsweise wurde Ronald Reagan 1980 mit dem Versprechen ins Amt gewählt, die Staatsverschuldung einzudämmen. Und als er dann ausgeschieden ist aus dem Amt, hatte sie sich verdreifacht. Und wenn überhaupt irgendwas die Vorstellung eines ungebrochenen Neoliberalismus ziemlich deutlich widerlegt, dann gerade die aktuelle Krise und ihr staatliches Management. Zur unmittelbaren Vorgeschichte dieser Krise in Amerika gehört eben auch eine krasse Niedrigzinspolitik der US-Notenbank. Das heißt, nach dem Crash der New Economy Anfang der Nullerjahre wurde auf diese Weise verzweifelt gesucht, eine lahmende Konjunktur durch eine Flut des billigen Geldes wieder zu beleben. Robert Brenner hat das treffend als Börsen-Keynesianismus bezeichnet. Als dann ein paar Jahre später alles laut in sich zusammengefallen ist, haben die Regierenden eigentlich weltweit auf sämtliche Bekenntnisse zur freien Marktwirtschaft kurzerhand gepfiffen. Es wurden Banken und Unternehmen gerettet, verstaatlicht, es gab irrwitzige Konjunkturprogramme. In Deutschland wurde mit der Abwrackprämie die viel zitierte Massenkaufkraft gestärkt und die Beschäftigung durch das Kurzarbeitergeld gestützt. Auf dem Höhepunkt der Rezession in Deutschland waren, glaube ich, mehr als 1 Million Arbeiter von diesem Kurzarbeiterprogramm betroffen. Das war alles mitnichten neoliberal, sondern lupenreiner Keynesianismus. Die Bankenrettungen sind natürlich auch den Linken keineswegs im Gang, ganz im Gegenteil. Nur deuten sie auf ihre ganz eigene Weise, nämlich als Privilegierung der Reichen, der Anleger, als Verteidigung von Renditeansprüchen. Die Empörung darüber, dass auf der einen Seite Milliarden in ein marodes Finanzsystem gepumpt werden, um dann auf der anderen Seite Sozialleistungen zusammenzustreichen, ist selbstverständlich völlig nachvollziehbar. Es bleibt aber eine völlig hilflose Empörung, wenn ausgeblendet wird, dass die Bankenrettung aus Sicht des Staates in der gegebenen Situation eine schlichte Notwendigkeit waren, weil andernfalls eine unkontrollierbare Kettenreaktion von Pleiten gedroht hätte und das gesamte System möglicherweise zum Stillstand gekommen wäre. Der Finanzsektor ist die Schaltstelle der gesamten Ökonomie, alle Unternehmen sind auf ihn angewiesen, keine Regierung kann es sich leisten, ihn bankrott gehen zu lassen. Auch Katja Kipping hätte als Bundeskanzlerin nicht anders gehandelt. Mit den Bankenrettungen hat der Staat nicht irgendeine Klientel bedient, sondern seinen Job als Generalbevollmächtigter des Gesamtkapitals gemacht. Grundsätzlich sehen wir das Problem, dass sich Linke mit einer bestimmten Kritik am Neoliberalismus in einem ziemlich faden nationalökonomischen Disput verzetteln, auch wenn ihnen das vielleicht gar nicht immer bewusst ist. Grob vereinfacht gesprochen ist der Gegenspieler des Neoliberalismus in der bürgerlichen Wirtschaftstheorie eben der Keynesianismus. Und in diesem Gegensatz der beiden Doktrinen spiegeln sich reale Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise, was im Ergebnis heißt, dass in gewissem Sinne immer jede Seite gegen die andere Recht behält. Die Neoliberalen gehen sozusagen im Jargon der VWLer gesprochen von der Angebotsseite aus. Ihr Rezept lautet Unternehmen entlasten, Löhne in Schach halten, die Arbeitsmärkte flexibilisieren etc. pp. Sollten irgendwo Schwierigkeiten auftreten, werden die Selbstheilungskräfte des Marktes sie besser lösen, als jede Regierung es könnte, die unzulässigerweise in der Wirtschaft herumfuscht. Die Keynesianer gehen dagegen gerade vom Nachfrageproblem und der Krisenanfälligkeit der Ökonomie aus. Wenn es eng wird, soll der Staat mit Konjunkturmaßnahmen einspringen, sich zu diesem Zweck verschulden und die Schulden dann wieder abbauen, wenn die Konjunktur endlich anspringt. Garantiert ist bei diesem Programm aber nur die wachsende Staatsverschuldung. Ob und wann die Privatunternehmen wieder munter werden, steht vollkommen in den Sternen. Es liegt jedenfalls außerhalb der Macht des Staates. Wenn heute ehemalige Autonome wie Karl-Heinz Roth zwecks Überwindung der Euro-Krise für sozial-ökologische Investitionsprogramme eintreten, ist es ziemlich trostlos. Und aktuell kommt natürlich dazu, dass die Aussichten keynesianischer Politik angesichts der jetzt schon heiklen Staatsverschuldung ziemlich schlecht sind. Und wenn linke Krisenaktivisten als Argument gegen die Sparpolitik in der Eurozone die Massenkaufkraft ins Feld führen, und das ist tatsächlich also so ein bisschen so eher so postautonome Publikationen und so immer wieder der Fall, zeugt das ebenfalls nur von Hilflosigkeit. Denn das spezifisch linkskeynesianische Argument, die Massenkaufkraft sei doch ungemein wichtig für das Gedeihen der Wirtschaft, war noch nie etwas anderes als der triste Versuch, dem Klassengegner das proletarische Lohninteresse als ein Gebot der gesamtwirtschaftlichen Vernunft aufzuschwatzen. Der Klassengegner weiß es aber besser und tatsächlich ist noch keine einzige Krise in der Geschichte des Kapitalismus durch Lohnerhöhung und üppige Sozialausgaben überwunden worden, sondern immer nur durch das genaue Gegenteil davon. Diese im Grunde nicht besonders komplizierten Gedanken können dort nicht auftauchen, wo man im Namen linker Politik an die Schalthebel des Staates will. Und genau das will offenbar ein wachsender Teil der Leute, die man radikale Linke nennt. Es ist meines Erachtens ziemlich verblüffend, wie wenig darüber gestritten wird, was vielleicht auch an einer gewissen Bündnisseligkeit liegt. Das heißt, der Wunsch, gemeinsam auf die Straße zu gehen, verdrängt offenbar die Frage, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Die theoretische Begleitmusik für die Hinwendung zum Staat wurde maßgeblich von einem Mann namens Nikos Poulantzas komponiert. Auch wer den Namen noch nie gehört hat, kennt wahrscheinlich die Formel vom Staat als einer materiellen Verdichtung eines Kräfteverhältnisses, aus dem einfachen Grund, dass diese Formel seit Jahren rauf und runter zitiert wird. Diese Formel ist im Kern die Einladung an radikale Linke, ihre kleinlichen Vorurteile gegen den Staat zu überwinden und einfach mitzumachen. Also ganz hübsch war als Beispiel nur in der Zeitschrift Aranka, die in grauen Vorzeiten mal von Autonomen gegründet wurde, ein Text, in dem Poulantzas also als wichtiger Ratgeber in Strategiefragen empfohlen wird. Und der Text hat die sehr vielsagende Überschrift »We may not like it, but we have to be part of it«. Und das »it«, hinter diesem »it« verbirgt sich eben niemand anderes als der Staat. Der Befund lautet, dass sich Kämpfe sowieso immer schon auf dem Terrain des Staates abspielen, es also ein Außerhalb gar nicht gibt, was aber keine schlechte Nachricht sein soll, denn was der Staat ist, hängt letztlich eben von den Kräfteverhältnissen ab, die man nur ausreichend verschieben muss. Das heißt, das Schwergewicht, die eigene Form des Staates, verflüchtigt sich in dieser Perspektive tendenziell und am Horizont zeichnet sich ein allmählicher Übergang zum Sozialismus auch auf parlamentarischem Wege ab. Poulantzas selbst hat übrigens nie einen Hehl daraus gemacht, also er war ja Eurokommunist, dass er eine antiparlamentarische, antiinstitutionelle Strategie als linksradikales Abenteurertum ablehnt. Den Anspruch autonomer Bewegungen, den Staat von außen zu attackieren und durch Räte zu ersetzen, hielt er für illusorisch und gefährlich. In gewissem Sinne ist die viel zitierte Formel vom Staat als einer materiellen Verdichtung eines Kräfteverhältnisses natürlich nicht falsch. Also die Formel aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels von 1848, der Staat sei ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeois-Klasse verwaltet, ist in den heutigen Realitäten selbstverständlich völlig unzureichend, weil sich in diesem langen Zeitraum seit 1848 die Kämpfe der Lohnabhängigen im Staat niedergeschlagen haben, angefangen beim Wahlrecht bis hin zu sozialen staatlichen Abmilderungen der proletarischen Existenz. Die Arbeiterbewegung hat sich in den Staat hineingekämpft, wodurch sich beide, Arbeiterbewegung wie Staat, verändert haben. Die Frage ist schlichtweg, welche Grenzen dieser Entwicklung gesetzt sind, beziehungsweise wodurch das Kräfteverhältnis, das er den Staat bestimmen soll, seinerseits bestimmt wird. Dass zum Beispiel die westeuropäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig von der jeweiligen Regierung stark sozialdemokratische Züge hatten war der relativ starken Position der Arbeiter im Nachkriegsboom geschuldet, als weitgehend Vollbeschäftigung herrschte. Das war keine Frage von Diskursen, Hegemonie oder Deutungsmacht, sondern schlichtweg von Wachstumsraten, die mit gewissen Verteilungsspielräumen einhergingen. Umgekehrt sind die aktuellen Angriffe auf die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen in größten Teilen Europas nicht Ausdruck einer neoliberalen Hegemonie, sondern angesichts der Krise ziemlich alternativlos. In dieser Situation mündet die Rede vom Staat als Verdichtung eines Kräfteverhältnisses schnell in Illusionen. Der Staat und die Produktionsweise, aus der er hervorgeht und die er organisiert, erscheinen tendenziell wie eine Art Knetmasse, die durch Kämpfe beliebig geformt werden kann, durchaus geeignet für eine sozialökologische Transformation oder Ähnliches. Marx ging es in seiner Kapitalkritik gerade darum, den Zwangscharakter der herrschenden Produktionsweise aufzuzeigen, dass sie also nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Diese Gesetze kann man selbstverständlich abschaffen, indem man die Produktionsweise abschafft, aber man kann sie nicht auf dem Boden dieser Produktionsweise beliebig lang außer Kraft setzen. Und logischerweise kann die Abschaffung dieser Produktionsweise nicht Sache von Regierungen sein, die ja selbst auf Gedeih und Verderb von einer funktionierenden Ökonomie abhängen. Thomas Seibert, Wortführer des außerparlamentarischen Bündnisses Interventionistische Linke, zugleich Vorstandsmitglied des Instituts Solidarische Moderne, dessen offizieller Auftrag darin besteht, eine rot-rot-grüne Bundesregierung vorzubereiten, beschreibt diese Perspektive als Kreuzung von außerparlamentarischer Selbstermächtigung in weiter Perspektive und linker Realpolitik in kürzerer Frist. Seibert erklärt dazu, historisch ist so etwas nie lange gut gegangen. Grund genug, das diesmal anders anzugehen, sich realpolitisch auf wenige, dafür richtungsweisende Dinge beschränken und dazu außerparlamentarisch auf konfliktive Gegenmacht setzen, auch und gerade zur linken Realpolitik. Gibt dazu auch diese viel zitierte Formulierung vom Doppel einer regierenden und einer kämpfenden Linken. Charakteristisch für diese Perspektive ist also, dass sie sich nicht in linker Realpolitik erschöpfen will und sogar noch ein vages Bewusstsein davon hat, dass die außerparlamentarische Selbstermächtigung früher oder später mit dem Staat aneinander geraten muss, dass sie andererseits aber trotzdem die Regierungsmacht als entscheidenden Hebel für eine sogenannte Transformation betrachtet. Das wird als gewitzte Doppelstrategie verkauft, ist nüchtern betrachtet aber nur eine große Konfusion. Seit Anfang dieses Jahres sind solche Überlegungen keine reinen Gedankenspiele mehr. Mit Syriza gibt es in Griechenland nur eine Linksregierung und man kann sich also anschauen, wie sich diese Linksregierung zum einen zu den Bewegungen in Griechenland verhält und zum anderen zur europäischen Krisenpolitik. Thomas Seibert schrieb dazu vor den Wahlen, Syriza wolle eine Regierung des Protestes sein. Sie wird nicht anstelle der Leute auf den Plätzen sprechen, sondern sie will und wird sich auch als Regierung von den Plätzen adoptieren lassen. In Wirklichkeit gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Plätze, das heißt besetzten Plätze mehr. Der Aufstieg von Syriza, genau wie der von Podemos in Spanien, war nicht etwa Ausdruck einer Bewegung, sondern Ausdruck ihres Niedergangs. Die parlamentarische Option bekam in genau dem Moment Auftrieb, als sämtliche Streiks, Riots, Platzbesetzungen gegen die Austeritätspolitik zu nichts geführt hatten. Schon deshalb war es ziemlich weit hergeholt, den Wahlsieg von Syriza im Januar oder Februar oder wann es war, als historischen Aufbruch zu feiern. Griechische Genossinnen haben im Gegenteil nach dem Wahlsieg berichtet, dass die vorher in den Kämpfen stark delegitimierte Politik wieder legitimiert wurde und ein ausgeprägtes patriotisches Bewusstsein um sich gegriffen hat. Wer meine Rede von Tsipras gelesen hat, kann sich das gut vorstellen. Wir sagen, auch wenn wir, wie eingangs bemerkt, nicht die Deutung teilen, dass Linksparteien irgendwelche an sich großartigen Bewegungen zähmen, sollte man sich nüchtern anschauen, welche Bewusstseinsformen solche Parteien an der Macht fördern und wohl vermutlich fördern müssen. Was sie brauchen, sind gute Staatsbürger und nicht das, was Seibert doppelt gemoppelt als konfliktive Gegenmacht bezeichnet. Was die Programmatik von Syriza und ihr Verhältnis zur europäischen Krise angeht, ist die Lage aus unserer Sicht etwas vertrackter. Eigentlich ist es verwunderlich, dass eine linke Partei überhaupt darum gekämpft hat, ausgerechnet in dieser Situation das Staatsruder zu übernehmen, denn ein drohender Staatsbankrott ist die definitiv schlechteste Auslage für soziale Reformprogramme. Realistischerweise hat Syriza ihr Programm dann auch umso stärker eingedampft, je wahrscheinlicher ein Wahlsieg wurde. Letztlich bestand es vor allem darin, wenigstens keine weiteren Kürzungen bei Löhnen, Staatsjobs und Renten vorzunehmen, hier und da auch ein paar der vorherigen Sparmaßnahmen wieder zurückzunehmen. Aber nur ein paar. Im Kern ging es darum, weiterhin Kredite von der sogenannten Troika aus IWF, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission zu bekommen, ohne an die bisherigen Auflagen zum Sparen und Privatisieren gebunden zu sein. Ja, bekanntlich ist Syriza mit diesem Anliegen in den ziemlich dramatischen Verhandlungen im vergangenen Sommer auf ganzer Linie gescheitert und hat danach eine Kehrtwende gemacht. Das heißt, Tsipras und Co. setzen nun genau die Politik fort, die sie ursprünglich beenden wollten. Dass der Machtpoker zwischen griechischer Regierung und Troika so ausgehen würde, war nicht besonders überraschend, aus dem einfachen Grund, dass die griechische Regierung in den Verhandlungen keinen Machthebel hatte. Die Drohung mit dem Brexit war unrealistisch, weil im Grunde alle wussten, dass die ganz große Mehrheit der Griechen und auch die ganz große Mehrheit von Syriza notfalls um jeden Preis im Euro bleiben wollten. Dass die Sympathien von Linken bei diesem Kräftemessen im vergangenen Sommer auf der Seite von Syriza lagen und insbesondere die Vertreter der deutschen Regierung zu Hassfiguren wurden, ist vollkommen verständlich. Jeder Teilerfolg von Syriza hätte logischerweise bedeutet, dass der griechischen Bevölkerung bestimmte Einschnitte erstmal zumindest erspart bleiben würden. Das würden wir niemals bestreiten. Aber diese simple Feststellung ist etwas völlig anderes, als den Wahlsieg solcher Linksparteien zu einem historischen Ereignis zu erklären, durch den ein sogenannter Politikwechsel in Europa eingeläutet wird oder zumindest hätte werden können, wäre die harte Linie, insbesondere der deutschen Regierung im großen Schuldenstreit, auf mehr Widerstand gestoßen. Die immensen Hoffnungen, die Linke Anfang des Jahres in Syriza gesetzt haben, sind jetzt natürlich erstmal perdu, wobei als Grund für das Debakel eben weithin die Härte der Troika gilt. Ein kleinerer Teil der Linken wirft Syriza selbst vor, die Möglichkeit eines Brexit nicht offensiv genug genutzt zu haben. Was ich persönlich für ein absolutes Katastrophenprogramm halte, aber darauf können wir in der Diskussion dann ja noch zurückkommen. Die grundsätzliche Möglichkeit eines Politikwechsels, einer ganz anderen Krisenlösung, wird weiter unterstellt, auch wenn diesmal noch nichts draus geworden ist. Also so scheinen sich mir die aktuellen Debatten und Bilanzierungen dieser Syriza-Episode grob darzustellen. Dass die drastischen Sparauflagen für Griechenland alternativlos wären, würden wir nicht behaupten. Es ist vielmehr interessant, dass die in Europa herrschende Austeritätspolitik schon seit geraumer Zeit nicht nur von Linken und Keynesianern kritisiert wird, sondern selbst von Marktliberalen. Also ein Beispiel dafür wäre die britische Zeitschrift Economist. Das sind eigentlich so hartgesottene Marktfans, die seit etlichen Jahren eigentlich schon sagen, Merkel ist so ein bisschen over the top, so ein bisschen überdreht und diese Austeritätspolitik muss irgendwie etwas gedämpft werden. Auch stramm marktwirtschaftlich eingestellten Beobachtern kann schließlich nicht entgehen, dass die selbst erklärten Ziele dieser Politik in Griechenland weit verfehlt wurden. Die Staatsverschuldung ist deutlich höher als bei Beginn der Troika-Programme, Wirtschaftswachstum weit und breit nicht in Sicht. Das heißt, es bekommen jetzt sogar Liberale allmählich kalte Füße und trauen den Zauberkräften des Marktes selbst nicht mehr so recht. Sie ahnen, dass die griechische Wirtschaft völlig kollabieren könnte, wenn die Gläubigerstaaten nicht Geld abschreiben und dadurch zumindest eine Atempause verschaffen. Dass Griechenland seine Schulden niemals wird zurückzahlen können, weiß im Prinzip sowieso jeder. An diesem einen konkreten Punkt des Schuldenmanagements haben Linke zurzeit also recht, wenn sie meinen, innerhalb der gegebenen Verhältnisse gäbe es eine gewisse Alternative zur jetzigen Politik. Aber darüber hinaus, grundsätzlich liegt in der Frage der Austerität ein Dilemma für das staatliche Krisenmanagement. Kürzungen der Staatsausgaben wirken natürlich erstmal krisenverschärfend, gerade in einem Land wie Griechenland, wo der öffentliche Sektor größeres Gewicht hat. Die keynesianische Alternative, dass der Staat sich ordentlich verschuldet und zum Beispiel in die Infrastruktur investiert, ist aber wie eingangs erwähnt gerade in der jetzigen Situation auch keine Lösung. Oder am anderen Punkt der Löhne verdeutlicht, dass Lohnsenkungen zwangsläufig die Konjunktur wieder ankurbeln, ist Ideologie, denn möglicherweise besteht auch an einer billigeren Arbeitskraft schlichtweg kein Interesse. Dass umgekehrt Lohnerhöhungen die Konjunktur wieder ankurbeln, ist aber natürlich erst recht Ideologie, denn das keynesianische Nachfrageargument geht, wie oben gezeigt, in die Irre. Natürlich braucht das Kapital Nachfrage, aber wenn es diese Nachfrage quasi selber bezahlen muss, könnte es seine Waren auch einfach gleich verschenken. Grob vereinfacht ist es der auf Dauer ziemlich langweilige Streit zwischen Neoliberalen und Keynesianern, ein Streit, der sich durch und durch auf dem Boden der gegebenen Verhältnisse bewegt und allein um die Frage dreht, wie man den Laden wieder flott machen kann. Das heißt, ein Streit um Mittel und nicht um Zwecke. Die einen waren vor ausufernder Staatsverschuldung und Inflation, die anderen, dass Sparen mitten in der Rezession ins Verderben führt. Wer auf Linksregierung hofft oder ganz allgemein von der Möglichkeit einer sozialen Krisenlösung spricht, bezieht Position für die eine Seite in diesem Fadenstreit. Die tatsächliche Politik bewegt sich unterdessen pragmatisch zwischen diesen idealtypischen Positionen. Der IWF hat sich teilweise für einen Schuldenerlass für Griechenland ausgesprochen. Die Troika ist dafür, dass die griechischen Reichen mehr Steuern zahlen. Varoufakis wollte munter Märkte liberalisieren und so weiter und so fort. Und alle zusammen hoffen beinahe wie auf ein Wunder, dass das Kapital in Griechenland investiert und die Wirtschaft wieder wächst. Mit Johannes Anjoli könnte man sagen, der Staat bleibt Staat des Kapitals, also nicht Staat der Kapitalisten, sondern Staat des Kapitals, völlig unabhängig davon, wer auf den Regierungssesseln sitzt. Und in Gestalt von Syriza sind die, die auf diesen Sesseln zurzeit sitzen, weit entfernt von irgendwelchen Transformationsprogrammen. Das alles sind bloß Wunschprojektionen linker Beobachter. Was Syriza tut, könnte man frei nach John Holloway eher mit der Formel fassen, die Macht übernehmen, ohne die Welt zu verändern. Dass sich die Lohnabhängigen gegen das wehren müssen, was man Austeritätspolitik nennt, steht völlig außer Frage. Die Feststellung, dass jede Krise des Kapitals nur auf ihre Kosten überwunden werden kann, ist von unserer Seite aus zumindest nicht als Defätismus gemeint. Aber die Frage ist, in welchem Bewusstsein, mit welchen weitergehenden Zielen man sich wehrt. Und damit bin ich gewisserweise wieder am Ausgangspunkt meines Beitrags angelangt. Die sogenannten Wobblies, also diese revolutionären Syndikalisten, die eigentlich Industrial Workers of the World hießen, in Amerika, haben in der großen Depression der 30er Jahre den simplen, klaren Satz geschrieben: Jeder Erfolg der Arbeiter vertieft die Krise. Die Wobblies wollten das als Ermunterung zu militanten Streiks verstanden wissen, die durch eine solche Vertiefung der Krise revolutionäre Bedeutung gewinnen sollten. Einen schöneren Kontrast zum linken Luftschloss einer sozialverträglichen Krisenlösung kann man sich kaum vorstellen. Die Wobblies konnten allerdings nur deshalb auf die Vertiefung der Krise setzen, weil sie eine ziemlich konkrete Vorstellung von der Revolution und der klassenlosen Gesellschaft hatten. Das ist heute anders und deshalb stehen alle im Wald, nicht nur die Freundinnen und Freunde von Syriza, sondern auch ihre linksradikalen Kritiker. Vielen Dank. Unrealistisch ist ja gar nicht. Die Frage ist, wie er sich für die Leute darstellt. Also es ist ja irgendwie klar, ich meine, das wäre eine unglaublich schwache Währung. Es würden sich die Importe, also alles, was sie nicht selber produzieren, würde sich aberwitzig verteuern, etc. pp. Also es gibt, glaube ich, Gründe. Also ich glaube, die Griechen sind nicht völlig bekloppt, wenn die erstmal sagen, so bitter diese Pillen sind, die wir gerade ständig schlucken müssen, dank der Sparkommissare in Brüssel und Berlin. Hauptsache, wir bleiben irgendwie noch in diesem Euro drin. Also ich glaube, es geht da einfach auch darum, also Angst zu haben, rauszufallen sozusagen aus diesem irgendwie westeuropäischen Reichtumskontext und völlig also eine abgehängte Ökonomie mit irgendeiner super schwachen Währung zu werden. Ne? Und interessant ist natürlich, also ich kenne auch Genossen, die ich für sehr, sehr, sehr klug und verständig halte, was diese Dinge angeht, aus Griechenland. Und selbst die waren irgendwann an so einem Punkt, dass sie meinten, naja, ehrlich gesagt, also wenn das jetzt die weitere Zukunft sein soll, also noch mehr rausquetschen und tralala, dann wüssten wir jetzt auch nicht mehr, was gegen Grexit spricht. So, ich sage nur, ich habe mir so bestimmte Diskussionen jetzt eben nochmal angeguckt, also wie jetzt nach dieser Kehrtwende von Syriza das diskutiert wird. Und es fällt mir relativ schwer, das irgendwie, also mit dieser mit dieser Ernsthaftigkeit irgendwie einer Perspektivdebatte oder so über solche Fragen zu reden. Also ich glaube, man muss ganz nüchtern sagen, es ist Pest oder Cholera im Moment für die Leute. Also sie würden, wenn sie aus der Euro-Währung rausgehen, zumindest mittelfristig, denke ich, einen heftigen Verarmungsschub nochmal haben. Und irgendwie mit Euro haben sie das auch. Es sieht einfach beschissen aus. Und was dann aber in der linken Diskussion passiert, ist, dass Leute anfangen, sich da irgendwas auszumalen. Also wie dann nach einem Grexit eine sozialistische Regierung die Ökonomie neu programmieren könnte und solche Geschichten. Und das sind für mich relativ weltfremde Planspiele, an denen ich mich gar nicht beteiligen mag. Und auch wenn wir gerade eben voll in dieser strategischen Defensive sind, dass wir im Prinzip Begriffe wie Revolution und so ja nicht wirklich füllen können. Ne? Aber ich denke, es wäre viel produktiver, also von diesem Manko erstmal auszugehen, als so diese ewigen Planspiele am grünen Tisch zu machen. Aber wenn der Varoufakis dann das und dann hätte man da und dann kann man da die Wasserwerke noch und das halte ich für eine Ersatzhandlung im klassischen Sinne. Also die einen nicht irgendwie aus dieser Defensive rausbringt. Ich gebe mal ein paar Gedanken aus Bänke. Es wird ja nicht wirklich, sag ich mal, in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit, in den Medien diskutiert, was das Finanzwesen leistet oder nicht leistet, weil die meisten das gerade nicht verstehen. Wird nur nachgekaut, was irgendeine irgendwo in der Pressekonferenz mal gehört hat. Ich muss Ihnen sagen, die Leute, die das Problem verursacht haben, werden es nicht lösen. Sie kennen sicher die Geschichte, das heißt, es müssen Leute ran. Und wenn Griechenland den Grexit hat, heißt es nicht, dass die EU die hängen lässt und sagt, ihr seid raus, passt da. Das ist nämlich genau nicht der Fall. Und das ist das wahrscheinlich, wo die am meisten Angst haben, dass sie denken, wenn wir eine eigene Währung haben, werden wir hängen. Nein, das wird nicht passieren, weil Griechenland ist auch aus politischer Sicht für Europa. Ich denke, es wird keinen anderen Weg geben. Man muss das Ungewisse vielleicht verdauen. Das muss der Privat, die wissen manchmal nicht, wo die Reise hingeht, statt so weiterzumachen. Es ist definitiv so, dass alles, was bisher versucht wurde, nicht zu wirklichen Hilfe geholt hat. Das Zweite ist, alles, was bezahlt wurde von Vermerken, ich nenne die Vermerken nur, sag mal, als Synonym für die Regierung, sie nicht persönlich. Das ist ja nicht bei den kleinen Griechen angekommen, sondern nur bei den Banken. Und wenn sie sich nur mal, vielleicht statt zu reden in der Zeitung, einen Geschäftsbericht nehmen würden, wem die Banken gehören, dann sage ich Ihnen, das Geld liegt in der Schweiz. Und 90% der Banker dürfen nicht sagen, was sie denken. Und gerade auch die neue Regierung, ich hätte denen gewünscht, die hätten die früher gewählt, hätte gesagt, das Geld wird gestoppt, was ins Ausland abgeführt wird. Nein, die haben zugeguckt. Und wenn sie als Banker sehen, dass am nächsten Tag einer für 150 Millionen hier ein paar Wohnungen kauft, dann kriegen sie die Krise. Das kann ich Ihnen sagen. Und Sie glauben doch nicht, dass der das von irgendeinem Konto hat. Es gibt sehr wohl Dinge, sage ich mal, die Griechenland helfen könnten. Und es kommt nicht bei den kleinen Leuten an. Das ist das Dilemma. Und je mehr sie nachschieben, es kommt auch nicht an, sondern es wird umgeleitet. Ist leider so. Ich kann Ihnen nur sagen, aus persönlicher Sicht würde ich den wirklich sagen, geht den Weg und appelliert an die andere Vernunft. Wir versuchen ja jetzt auch anderen zu helfen. Ich denke, es könnte klappen. Weil so bis jetzt bei der Leute wird es nicht klappen. Jetzt darauf. Ja, fällt mir schwer, also weil wir, glaube ich, auf relativ unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Also Sie diskutieren jetzt da so ein bisschen über die Frage, also eigentlich auch auf der Ebene, von der ich gerade wegkommen wollte. Also mir ging es eigentlich gut orthodox darum, dass, war einfach gesagt, auf dem Boden dieser Produktionsverhältnisse nicht viel Spielraum für linke Alternativen ist. Das war eigentlich nur die simple Kernaussage meines Beitrags und Sie scheinen jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung da Dinge, die ich. Das Kapital wäre sicher nicht da, es müsste anders investiert werden. Ja, das sagt man dann immer so, ja. Wir müssen irgendwo mal anfangen, dass es am Anfang, sag ich mal, Wellen gibt erstmal nicht, die werden nicht in die Balance halten können für eine Weile. Das ist klar. Aber das Geld irgendwo in der Bank in der Schweiz irgendwo zu parken und zu warten, solange die EU bezahlt, bleiben wir drin. Wenn sie nicht bezahlen, dann können wir immer noch rausgehen, ist keine Lösung. Andere Wortmeldungen, Fragen? Ja. Ich meine, also diese Zuschauer. Zuspitzung mit der Griechenland-Krise, also ich meine, es ging ja seitdem auch weiter, so sag ich mal, auf dem Weltmarkt gerade. Also es gibt ja jetzt in Deutschland so diese ganze Flüchtlingsproblematik, was jetzt im Sommer da so ein bisschen die Zeitung gefüllt hat, aber unter der Oberfläche gab es ja jetzt diesen ganzen China-Krach, es gibt den Krach der ganzen Schwellenländer. Wie siehst du jetzt, sag ich mal, so die weitere Perspektive, also was wird in den nächsten 5 Jahren so auf uns zukommen? Ich bin kein Finanzmarkt- oder Weltmarktanalyst. Ich stelle fest, dass bürgerliche Analysten und Medien, die ja von Beruf aus eigentlich immer zu einem Zweckoptimismus neigen müssen, also es gibt dann auch mal so irgendwie die eine Cassandra, die dann gerade, weil sie die Ausnahme-Cassandra ist, irgendwie sich ordentlich profilieren kann. Aber ich sehe, lese diesen Kram halt auch nur, wahrscheinlich genau wie du, und stelle halt fest, na gut, also wenn selbst die Bourgeois-Publikationen davon ausgehen, dass die Sache lange nicht ausgestanden ist, dann wüsste ich nicht, warum wir als Marxisten dem System irgendeine Gesundheit andichten sollten. Aber ich kann nicht wirklich jetzt irgendein qualifiziertes Urteil darüber fällen, ob China eine harte Landung macht, eine sanfte Landung oder weiß der Geier was. So, das weiß ich, also so, ne? Mit Europa sehen wir einfach erstmal, also das ist ja der Punkt, wo ich am Ende nochmal so ein bisschen drauf hinaus wollte, also auch dieses immanente Problem dieses Krisenmanagements, dass man erstmal sagen kann, okay, also diese Horrorszenarien jetzt eines katastrophischen Auseinanderdriftens der EU-Zone, die sind bis jetzt zwar nicht wahr geworden, da kommt dann ja vielleicht auch mal diese Refugee-Krise ins Spiel, da gibt's ja auch wieder Zentrifugalkräfte und so. Aber es ist eben auch klar, dass ja jetzt gerade in diesen südperipheren Staaten eigentlich nichts wirklich vorangeht. Also das ist ja interessant, wie die, wenn auf dem Papier Spanien dann 0,3 Wachstumsprozent da irgendwie hat, wird das ja sofort propagandistisch aufgebauscht und so weiter. Aber das ist eben unser, also das ist ja, war ja mein Versuch zu sagen, ja klar funktioniert diese Austerität in dem Sinne erstmal nicht. Nur was wir so ein bisschen deprimierend fanden, also war, wie eigentlich gestandene radikale Leute irgendwie gerade bei Ausbruch der Krise dann ihren gesamten Marx aus dem Fenster donnern und halt irgendwie über die Zuspitzung der antizyklischen Krisenprogramme daher fabulieren und so. Also weil diese Staatsverschuldung ist eine prekäre Sache und da also zu meinen, man könne jetzt schön sozialdemokratisch, planstaatlich sozusagen die fehlende Dynamik des privaten Kapitals ad infinitum substituieren durch irgendwie sozial-ökologische Tralala-Programme, wo dann jeder immer eine ganz besonders pfiffige Idee hat, was man dem Geld als erstes machen sollte und so. Das sind für uns eben alles Luftschlösser, was im Ergebnis heißt, dass es einfach erstmal trist aussieht und ja auch klar ist, dass jetzt fernab von dieser ganzen Frage über Partei und Bewegung eben auch diese selbstorganisierten spontanen Kämpfe ja plus minus null verhindert haben. Also das finde ich erstmal auch beachtlich, ne? Also man kann natürlich sagen, im einen oder anderen Fall wäre sozusagen die Dampfwalze noch schneller und entschiedener vielleicht irgendwo durchgerollt, aber das Deprimierende ist ja erstmal festzustellen, da ist faktisch nichts geblockt worden. Und das ist so mein Eindruck in diesen Ländern, also ich war im Sommer in Lissabon, dass das so ein bisschen so eine ganz gespenstische Stimmung ist. Also es ist einfach jetzt so die neue Normalität. Also ich hatte da nicht den Eindruck, dass die Leute irgendwelche Visionen und Propaganda tatsächlich gerade glauben, dass jetzt dann wieder die blühenden Landschaften drohen, wenn sie durchs Tal der Tränen hindurch sind, sondern es ist eher so was, man gewöhnt sich an alles, man gewöhnt sich dann dran, mit 35 zu den Eltern zurückzuziehen, weil man keinen Job mehr hat, man gewöhnt sich dran, dass irgendwie 60% des Freundeskreises arbeitslos sind und so. Das wäre jetzt meine, also du wolltest, glaube ich, eine andere Prognose hören, aber das wäre jetzt erstmal so meine Prognose für die Eurozone und ich weiß nicht, es gab jetzt ja so erste Streiktage wieder und auch so kleinere Riots und so in Griechenland, was ja irgendwie sehr verständlich ist angesichts der Situation, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich so auf, also so kurzfristig zumindest nicht sehe, dass da irgendwie eine neue Dynamik entsteht, einfach weil die bisherigen Erfahrungen dieser Krisenabwehrkämpfe so unglaublich demoralisierend waren. Bisschen lauter reden. Ja, ich war tatsächlich so, als Sie das? Ja, ich sehe das so, dass es das sicherlich gibt. Also darüber gibt es ja verlässliche Zahlen, wie viel Geld Wirtschaftsinteressengruppen ausgeben, um irgendwelche Heinzel da in die Lobbys zu schicken und so. Eigentlich der Sinn meines Vortrags war gerade zu sagen, auch wenn es das gibt, sollte man da nicht zentral das Augenmerk drauf legen, sondern man sollte viel grundsätzlicher die Frage stellen, was kann überhaupt die Regierung eines Staates insbesondere in einer Situation einer akuten Krise ausrichten, jetzt zugunsten der lohnabhängigen Bevölkerung. Also grob gesagt, also das sind natürlich auch Vorwürfe, die wir immer reingereicht kriegen, also das, was wir machen, wird dann meistens mal so als Ökonomismus oder Determinismus oder so abgewatscht, ja, aber da gibt es doch die Politik und die ist doch autonom und ihre Spiele und tralala. Und in gewisser Weise würden wir uns zu diesen Begriffen ja dann auch, also nicht im denunziatorischen Sinne, aber in einem gewissen Sinne, wie ich das meinte mit Marx, ja schon bekennen, so wie wir eben sagen, es gibt tatsächlich Gesetzmäßigkeiten, die kannst du nicht politisch aushebeln. Also wenn du eine Krise hast, dann muss es eine Kapitalvernichtung geben, sonst kommst du aus dieser Krise auch nicht raus. Und das ist ja auch ein interessantes Phänomen im Moment, dass eben diese quasi blinden Gesetzmäßigkeiten des Kapitals, das irgendwie in die Krise reingeht, Kapital wird vernichtet, das gibt auch eine Hoffnung, dass die eben auch politisch blockiert worden sind. Und das ist sicherlich auch ein Grund für diese Stagnation gerade. Also das haben wir in anderen Zusammenhängen immer nochmal versucht, irgendwie deutlich rauszuarbeiten, dass das halt ein tatsächlich ein zentrales Dilemma dieses Krisenmanagements ist. Also du brauchst eigentlich die Krise und die Depression für einen neuen Aufschwung im Kapitalismus und gleichzeitig gibt es eine ungeheure Angst davor, diese Krise und diese Depression wirklich freien Lauf zu lassen, weil es halt irgendwie völlig über die Ufer treten könnte. Und das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt jetzt an der aktuellen Krise, dass da sozusagen eine Welle von Kapitalentwertung und so halt politisch geblockt worden ist. Und ich denke, diese grundsätzlichen Fragen, akademisch gesagt strukturellen Fragen oder so, sind, glaube ich, viel wichtiger als irgendwelche Lobbyisten. Also die Gewerkschaften haben auch ihre Thinktanks, weißt du, die haben auch ihre Expertisen. Dann kommt die Hans-Böckler-Stiftung und sagt, ja, Kapital, irgendwie, wir haben das beste Rezept für dich, gib uns und so. Also ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Ja, es geht nicht um die soziologische Zusammensetzung des Bundestags. Es geht nicht in erster Linie drum, wer da mehr Geld in irgendwelche Einflüsterungstechniken oder so steckt. Das gibt es alles, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Nee, die Leute werden aus dem Boot gerannt. Du hast die Frage ja jetzt schon gestellt, vielleicht nehmen wir noch die anderen aus. Okay, ja, ach so, ich habe das gar nicht gesehen. Also, ja. Drei Menschen haben sich gemeldet, vielleicht sagen alle hintereinander ihre Fragen. Also du, was kann das dann bei dir? Okay, ja genau, also ich denke, mit deiner Kritik schon ganz gut drin. Würde mich aber mal interessieren, was so deine spezifische oder eure so spezifische revolutionäre Perspektive dann wäre. Also, du hast einmal das Fakt so ein bisschen Rete erwähnt, das war so der einzige Punkt. Aber mich interessiert so ein bisschen, ob euch so die Idee ist, dass so eine Selbstorganisation dann von selber irgendwie die ökonomischen Verhältnisse umwirft oder was da dann wirklich die, also außer der Kritik abgeleitet oder also als Konsequenz der Kritik, was denn jetzt eurer Meinung nach der revolutionäre Perspektive wäre. Das fände ich so die wichtigste Frage aus der Konsequenz dieser Kritik. Meine Frage knüpft nochmal ein bisschen anders an. Als du gesagt hast, dass Syriza und auch Podemos im Prinzip keine Korruptionserscheinungen oder so waren, sondern eher das Girondin-Ding entstanden sind, als irgendwelche aufständischen, keine Ahnung, Widerstandsbewegungen halt im Niedergang begriffen war. Und mich würde halt irgendwie speziell nochmal, ich würde wünschen, dass du vielleicht nochmal genau auf diesen Punkt eingehst. Du hast auch gesagt, du warst in Lissabon und hast irgendwie gesehen, dass sich die Leute eben abfinden einfach damit. Und was mich würde interessieren, wo ist dieser Punkt von, es passiert was, wir schaffen was und dann kommt so eine Ermüdungserscheinung, weil ich meine, in Griechenland gab es ja auch jahrelang Riots, Generalstreiks und Spaß. du sagst es ja zumindest auch, dass sich auch das halt nicht viel verändert hat. Und es scheint mir halt so auch ein bemerkenswerter Punkt zu sein, halt so diese Ermüdungserscheinung und dieses sich abfinden und dieses sich nicht vorstellen können, dass überhaupt was anderes möglich wäre. Vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob es so weit führt, so einen historischen Rückbezug zu den Bewegungen und Gedanken, die es halt gab vor ein bisschen mehr als 100 Jahren. So. Was ist mal so dieses Klima von damals und was vielleicht jetzt dann anders ist heute und warum wir uns das nicht mehr vorstellen können? Also. Danke. Ja, also du hattest gesagt, dass ihr als Gruppe der Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft erstaunt darüber war, wie, also deine Worte, gestandene Linksradikale sich zu Linksklingesianern gemacht haben. Aber verweist es nicht eher darauf, dass ihr euch selbst noch Illusionen über diese gestandenen Linksradikalen gemacht habt, was ihr Verhältnis zur Kritik der politischen Ökonomie betrifft? Denn wie weit kann es denn diesem Verständnis her sein, wenn sich diese Linksradikale zu Linkskinesianen mausern? Und der Linkskinesianismus ist ja nicht nur ein Gegenpol zum Neoliberalismus, zwischen dem dann die Wirtschaftspolitik pragmatisch oszilliert, sondern er ist ja auch eine falsche Reaktion auf die traditionelle Marx-Rezeption mit ihrer historisch-logischen Methodenorthodoxie. Und vielleicht wird gerade die Entwicklung von Linksradikalen zu Linkskeynesianern gerade aus einem unterentwickelten Verständnis der Kritik der politischen Ökonomie her. Okay, ich überlege mir gerade, in welcher Reihenfolge man das jetzt vielleicht diskutieren könnte. Also zu deinem, ich glaube, man könnte einen roten Faden herstellen. Also zum letzten Punkt, da würde ich dir widersprechen. Ich denke, und das formulieren diese Leute auch sehr oft, dass es eher die relativ realistische Prognose ist, dass eben jetzt eine tatsächlich systemüberwindende Bewegung oder so nicht in Sicht ist. Und also zum Beispiel, um jetzt bei dem Karl-Heinz Roth zu bleiben, hat er das sehr, sehr, sehr, sehr offen formuliert. Ne? Also der hat bei seinen ganzen Krisenemotionen immer gesagt, sofern die Linke noch an einen Automatismus von Krise und Revolution glaubt, sitzt sie einer gefährlichen Illusion auf. Wir müssen die Erfahrung von 29 und 33 reflektieren. Das heißt, und übrigens, also nicht, dass der mal Linksradikaler gewesen wäre, aber auch der Varoufakis, ich weiß nicht, ob du diesen Text kennst, der ist ja breit zirkuliert, irgendwas Bekenntnisse eines erratischen Marxisten oder so, ne, wo Varoufakis sein Verhältnis zu Marx darlegt. Da argumentiert er eben auch mit der Faschismusgefahr. Also ich denke, wenn Leute, die es eigentlich besser wissen könnten, müssten, sollten, anfangen mit diesem ganzen Klumpatsch von Investitionsprogrammen und sozialer Krisenlösung und so weiter zu kommen, ist das eher aus einer Angst geboren. Das ist eher aus einer, und auch aus einer, kann man nicht mal behaupten, dass die unbegründet wären. Ne? Also so, ich würde sagen, wenn es jetzt den totalen Stillstand gibt, dann möchte ich nicht wissen, was die spontanen Reaktionen sind oder so. Und daraus, ne, also aus sozusagen dieser begründeten Faschismusangst, wird dann sozusagen der Wunschvater des Gedankens und man denkt, das müssen wir doch als Linke irgendwie, können wir vielleicht doch das System noch so hin und her modeln, dass dieser Crash uns erspart bleibt und wir dann sogar eine bessere Ausgangslage haben, um es irgendwie zu transformieren. Also das ist ja selbst bei dem Varoufakis ist das noch so drin, ne? Der sagt irgendwie, im Moment müssen wir Linken den Kapitalismus vor sich selbst retten. Das war ja seine offene Ansage, die für mich eigentlich auch diese ganzen Debatten in der deutschen Linken über Syriza als Aufbruch schon so absurd macht, um dann irgendwie mittelfristig doch nochmal an die Aufhebung zu denken. Was ich damit nur sagen wollte, ist, also dass ich denke, diese Wende zum Staat, zum Linkskeynesianismus und so weiter, ist weniger jetzt zu erklären aus irgendwelchen theoretischen Defiziten in der Vergangenheit dieser Leute, als aus der Einschätzung, die sie haben über die Situation und das, was droht. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese Leute ja keine homogene Gruppe sind. Bei dem einen wird so sein, bei dem anderen so, keine Ahnung. Ist vielleicht für uns auch nicht die allerdringlichste Frage. Ich wollte das auch gar nicht so als enttäuschter Liebhaber klingen oder so. Es war nur so ein bisschen, also wahrscheinlich haben, vielleicht haben viele Leute auch schon immer so getickt und man hat es halt erst gemerkt, als die Krise irgendwie rauskam. So, ja, und dann auf einmal alle anfingen mit ihren Lösungsprogrammen. Zur Frage, mit Podemos, Syriza, gerade als Produkt eines Ausbleibens von Bewegung. Ja, so viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen, als ich irgendwie schon dazu gesagt habe. Also was ich jetzt über Portugal meinte, waren noch eher so atmosphärische Eindrücke. Ich habe da jetzt keine politischen, sozialen Studien getrieben, sondern einfach mit ein paar Leuten geredet, die dort irgendwie aktiv sind. Und ich könnte mich das eigentlich nur wiederholen. Also oder kurz gesagt, ich denke, Syriza war nochmal so ein letzter Strohhalm. Ja. Also nachdem alles nicht gefruchtet hat, denkt man, vielleicht geht's doch auf parlamentarischem Wege. Und das ist jetzt auch durch. Und ich war jetzt lange nicht in Griechenland, aber was ich von Leuten von dort so gehört habe, also ist die Situation wohl wirklich zappenduster aus naheliegenden Gründen. Also irgendwie sind es alle Optionen durchgespielt. Ne. Und ich meine, wenn es aber irgendwie jetzt ewig so weitergeht und sich weiter verschlimmert, wird natürlich früher oder später den Leuten auch wirklich irgendwann nichts mehr anderes übrig bleiben, als doch in irgendeiner Weise wieder zu kämpfen. Und dann ist man eben wie halt bei der spannenden Frage, in welcher Perspektive das eben geschehen könnte. Und da habe ich ja erstmal klar bekannt, okay, also das ist, denke ich, ein generelles Manko, das unseren Club sicherlich einschließt. Generell würde ich sagen, unser Revolutionsverständnis läuft auf sowas raus wie eine neue wilde Bewegung der Besetzung. Also insofern denken wir auch, dass in den Platzbesetzungen, so beschränkt sie waren, so widersprüchlich sie waren, so viel problematische ideologische Chosen da auch irgendwie verzapft wurden, so ein ganz, ganz schwacher sowohl Abglanz vielleicht des alten Rätegedankens als auch möglicherweise Vorschein auf eine zukünftige Aufhebungsbewegung doch irgendwo drin liegt. Das heißt, worum es gehen müsste, ist, dass Teile des Proletariats sozusagen anfangen, mit dem Eigentumsrecht zu brechen als erstes, also eine direkte Beschlagnahme vornehmen von Teilen des Produktionsapparats, die wichtig sind, sei es für die Ausdehnung der Bewegung, sei es für das eigene Überleben, beziehungsweise insbesondere für das nicht nur das eigene Überleben, sondern eben der anderen Beteiligten. Ein französischer Mensch hat mal sehr schön gesagt, die Kostenlosigkeit wird die stärkste Waffe der kommunistischen Revolution sein. Also es geht im Kern darum, dass das, was brauchbar ist an Produktionsapparaten, die so rumstehen, schlichterdings ohne irgendeine staatliche Vermittlung, ohne irgendeine Form jetzt von betrieblicher Selbstverwaltung mit Einheitslohn oder solchen Geschichten, dass man sich das krallt, anfängt anders zu produzieren und den Kram verteilt und sich diese Bewegung der Besetzung eigentlich blitzschnell ausweiten muss. Das wäre sozusagen ein Verständnis von sozialer Revolution, das nach unserem Dafürhalten auf der heutigen Grundlage von Produktivkraftentwicklung machbar ist und das, wie hoffentlich deutlich geworden ist, himmelweit davon entfernt ist, sich irgendwie den Kopf eines griechischen oder venezolanischen Wirtschaftsministers irgendwie zu zerbrechen. Ne? Also es geht im Gegenteil darum, eine aus der Proletarität heraus eine Bewegung in Gang zu setzen, die mit der Proletarität, das heißt dem Verkauf der eigenen Arbeitskraft, Schluss macht und irgendwie eine freie Kooperation in den beschlagnahmten Produktionsstätten irgendwie in Gang setzt. Und dann auch noch irgendwie halt nebenbei Entscheidung fällt und so, dass der Staat dann irgendwie auch weg ist. DDR, also die DDR ist also jetzt nicht so entstanden, also dass Leute massenhaft gesagt haben, wir sind es leid, Lohnsklaven zu sein und wir setzen Betriebe, die war einfach das Ergebnis einer militärischen Auseinandersetzung namens Zweiter Weltkrieg, also wo schon die allererste Voraussetzung, ich würde ja auch den Begriff Sozialismus gar nicht mehr verwenden, aber schon die allererste Voraussetzung, dass die große Mehrheit der Bevölkerung eine neue Gesellschaft irgendwie schaffen will, war, die war ja gar nicht gegeben. Oder Also nach meinen Kenntnissen liegst du, glaube ich, chronologisch einfach falsch. Also der letzte große Generalstreik, also ich verlasse mich da immer auf bestimmte Leute, ne, die das teilweise mitmachen oder von hier aus halt verfolgen. Aber die waren eigentlich ziemlich einhellig in dieser Einschätzung, dass sie klar haben, also der letzte große Generalstreiktag, wo noch viele Leute auf der Straße waren und es auch nochmal gescheppert hat und so weiter und so fort, der war ziemlich weit vor diesen Wahlen. Und diese Ochi-Kampagne, damit meinst du jetzt diese Plebiszit-Geschichte, die sie da gemacht haben? Na gut, aber da wurde ja nichts, also das, was heißt kanalisiert? Also das wurde ja von Syriza angesetzt, zur großen Freude von Schäuble und Co. Also da kann man jetzt ja nicht sagen, dass es da irgendwie eine unabhängige Bewegung auf der Straße gegeben hätte, die was ganz anderes wollte und dann irgendwie in diese Staatsform reingelotst wurde, irgendwie pfiffig geschickt oder so. Sondern das war ja vom Staat aus, von der Regierung aus eben inszeniert, sich dann nochmal irgendwie so ein, ich glaube, das war so eine Chaos-Strategie, ne? Die wollten in den Verhandlungen über dieses Ochi doch nochmal die Möglichkeit eines Grexit oder so heraufbeschwören, um bei den Sparkommissaren vielleicht doch noch so ein bisschen was rauszuholen. Aber das war keine Kanalisierung einer autonomen Bewegung. Was genau meinst du mit Standesgesellschaft? Also das, naja, das war ist ein bisschen zugespitzt ausgedrückt, aber es gibt eben die Leute, die irgendwie ein Haus haben und damit sind bestimmte Privilegien verbunden. Es gibt die Leute. Das haben sehr viele in Griechenland. Also genau, das ist ja auch sehr, ja, schön. Das ist ja auch sehr nicht schön, oh, als was Eigenes zu haben. Aber ich meine nur, es gibt kein gesamtes, also kein von Beruf oder unabhängiges soziales System. Du meinst jetzt sozial, so eine Grundsicherung oder sowas wie, genau, hier Hartz IV? Ach so. Ja, wie Hartz IV oder wie in Schweden oder sonst was. Also da halt. Das heißt, es gibt eben Leute, die haben nicht und fallen sich alle also insofern hat es viele Zeit, also nach dem, was ich eben weiß, die Leute, die am wenigsten haben, gar nicht verteidigt, weil sie ihnen ja nichts gegeben hat. Sie hat ja das System eben nicht reformiert zugunsten egalitärer sozialer Sicherheit, sondern hat eher versucht, den Leuten, die schon etwas haben, nicht das wegzunehmen, was sie noch haben, jetzt unabhängig davon, ob es viel oder weniger ist. Also ich frage mich einfach nur, inwiefern also die griechische Entwicklung ein Argument gegen den sozialdemokratischen Ansatz ist. Nicht, dass ich nicht deine Vision teile. Du meinst, sie haben es gar nicht versucht. Ist das, da, genau, ist das ein Punkt? Also das ist ein Punkt, ja. Mhm. Weil sie haben es einfach nicht gemacht, weil die Mehrheit der Leute das nicht wollte. Also die Mehrheit der Leute wollte eben keine radikale Reformen, sondern sie wollte eher das Reformen im Zuge des der Krise eingeführt wurden, die eben teilweise auch also wahrscheinlich weitgehend zu Ungunsten der Leute stattgefunden haben, zurückgenommen werden. Wollten aber keine sozialdemokratische Reform, nach dem, was ich weiß. Super detailliert auch nicht im Kopf. Das, nur was ich eben noch weiß, ist, dass diese etwas weitergehenden Versprechen in so eine Richtung realistischerweise, das war das, was ich in meinem Beitrag meinte, mit dem sich abzeichnenden Wahlsieg mehr und mehr gedrosselt wurden, weil Syriza selber klar war, da wird es die Mittel nicht dafür geben. Es gibt auch, habe ich jetzt festgestellt, nochmal in diesen ganzen linken Aufarbeitungen des Debakels, gibt es tatsächlich auch Stimmen, die sagen, naja, Varoufakis, die Pfeife, hat es nicht mal richtig irgendwie versucht, da jetzt mit der Reichenbesteuerung und so. Ne? Und das ist ja witzigerweise auch ein totaler Konsenspunkt mit der Troika und so, dass irgendwie diese komischen griechischen Zahnärzte, die dann auf der Yacht da rumgammeln und so, wenigstens mal ein bisschen was zahlen und so, bla bla bla. Das kann ich nicht beurteilen, wie war es so. Ich denke halt, also, dass es da sicherlich auch noch gewisse Möglichkeiten irgendwie gegeben hätte, aber die wesentlichen Grundkoordinaten dieser griechischen Ökonomie sind natürlich einfach das Problem. Also du hast dort einfach keine Form irgendwie einer kapitalistischen Dynamik, die irgendwie reguläre Lohnarbeitsjobs mit sich bringt und so weiter und so fort. Und insofern hätte jetzt sicherlich die Syriza-Regierung da etwas mehr tun können, irgendwie die Löcher im Staatshaushalt auch zu stopfen, indem sie die Reichen da ein bisschen zur Kasse bitten. Aber es wäre eben nicht an das zentrale Problem irgendwie rangereicht. Und insofern wäre mein Grundhaltung dazu erstmal zu sagen, also die Zeiten für eine Sozialdemokratie sind da einfach gerade sehr, sehr schlecht in einem solchen Land. Und das Grundproblem ist aber die Schwäche der griechischen Nationalökonomie. Also das meine ich eben auch mit dieser Kritik linker Illusion und so. Das ist nicht alles immer nur eine Frage von Verteilung und irgendwie oben, unten, tralala. Das ist einfach eine Frage von, was wird denn da produziert? Stehen da irgendwelche Fabriken rum? Was für ein landwirtschaftlicher Sektor ist das? Und so weiter und so fort. Und nur halt ein bisschen Tourismus und ein bisschen Agrarkram und ein bisschen Dienstleistung hast, naja gut, wird nicht okay, furchtbar weit können. Ich nehme dich nochmal auf, ne? Du hast dich geändert hier. Aber wer war noch zwei? Du nochmal? Ja, weil du hast ja jetzt auf meine Frage über die aneigenden Kulturmittel geredet und da würde ich dann fragen, da würde ich sagen, das ist so die nächste Frage, wäre die nach der Organisation. Also wie organisiert sich eine Bewegung, ohne halt in so ein Parteikonzept zu verfallen, in der sich dann irgendwie Gewalten verselbstständigen oder Hierarchien halt entstehen, die da sozusagen ein neues Herrschaftssystem aufbauen. Und genau, da würde ich eigentlich fragen, ob die Idee nach, weil es geht ja eigentlich im Endeffekt um globalen Maßstab der anderen Produktionsmittel und da wollte ich fragen, ob ihr da schon Ideen, Gedanken oder Gedanken zu der konkreten Organisation habt. Also weil auch gerade in der Kritik der historischen kommunistischen Bewegung in Abgrenzung davon, wie sozusagen eine neue wirklich aus Abschaffung von Herrschaft und auch bedürfnisorientierte Positionen orientierte kommunistische Bewegung ausgeführt wird. Also wir führen gerade Vorgespräche mit den Chinesen. Nein, Spaß beiseite. Ich kann ihm nur zustimmen und beantworten kann ich es auch nicht. Also zur Organisation, da sagen wir zur Hierarchie. Ich würde halt sagen, was man sicherlich tun kann, ist hier und heute eine Verständigung über diese Ziele irgendwie zu beginnen. Also auch das ist sozusagen ganz orthodox. Ne? Also Marx und Engels haben ja immer gesagt, die Kommunisten nehmen an allen Tageskämpfen des Proletariats und so, wodurch sie es unterscheiden, ist, dass sie das Endziel irgendwie betonen. Das, was im Interesse der gesamten Klasse liegt, die sich dann als Klasse abschafft. So, und ich glaube, dass das tatsächlich ein Riesenmanko ist. Das wird einem jetzt, also wenn man jetzt drei Flugblätter für den Kommunismus schreibt, die dann obendrein noch abstrakt und phraseologisch sind, wird einem das nicht weiterbringen. Aber ich glaube schon, also das reden wir nicht von Auftrag oder Aufgabe oder so, aber sagen wir mal, wenn es eine Möglichkeit gibt, wie jetzt kleine subversive Zellen einen Beitrag leisten könnten, dass es sich nochmal alles irgendwie zum Besseren wendet, dann sicherlich dadurch, dass sie immer diese Fragen eigentlich in die Konflikte reinbringen müssten. Immer die Frage stellen müssten, was wäre denn der weitergehende Schritt? Wie könnte man diese Produktion irgendwie aneignen? Was hindert uns daran? Und so weiter und so fort. Und das ist eben auch was ja in den heutigen Konflikten bereits anfangen könnte und müsste. Ne? Und wenn es in der ganzen deprimierenden Landschaft der letzten Jahre ein, wie ich finde, ermutigendes Moment gibt, dann das unübersehbar das Bedürfnis nach solchen Diskussionen stark wieder zunimmt. Also in allen möglichen Facetten. Die einen nennen es Commons, die anderen reden über Informatik und Kommunismus, die Dritten tun dies und das. Und das hat es, glaube ich, immer so ein bisschen irgendwo gegeben. Leute, die da wahrscheinlich auch ganz sinnvolle, interessante Diskussionen geführt haben. Aber mein Eindruck ist, dass da insgesamt wieder also ein breiteres Bedürfnis ist. Also bis hin dann zu so bürgerlichen Figuren, die natürlich irgendwie schräge Vögel sind, jetzt wie weiß nicht, Jeremy Rifkin oder wie sie alle heißen oder so. Aber als Symptom ist das sozusagen interessant, als Symptom der Zeit, dass irgendwie auch über kleine linke Milieus hinaus relativ vielen Leuten dämmert. Möglicherweise muss man sich doch nochmal Gedanken machen über eine völlig andere Organisation des Lebens und Arbeitens oder so. Und darin könnte vielleicht eine Chance liegen, wenn man da sinnvoll mitmischt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Einblick von DDR 2.0 eingehen, also auch in Bezug darauf. Ja, weil mir das relativ wichtig erscheint, dass man halt, oder in der Diskussion über die Frage, wie jetzt eine Umwälzung stattfinden kann, oder das, und wenn sozusagen, wenn man über Kommunismus redet, dann hat man nicht, oder dass man dann halt ungefähr geschildert ist von Selbstorganisation und wilde Streiks ist ja nicht das, was in der DDR passiert ist. Also nur, dass man da nicht irgendwie so sich halt auch freimacht von diesem historischen oder ja von der DDR oder von dem Ostblock als Kommunismus, um auch die, halt wieder diesen Begriff anders bringen zu können. Was genau soll die? Also erstens gibt es sie ja immer weniger. Also ich meine, Deutschland ist ja tatsächlich auch noch so, ne? Jetzt trotz aller anderen. Man kann ja aber auch wollen, dass es niemanden mehr gibt wieder, ja. Aber das war ja eigentlich gerade mein Punkt. Also wollen, wünschen, hoffen ist ja legitim, aber das wird halt nichts ändern. Also dafür kann sich keine griechische Oma ein Uso kaufen. Also ich meine, das Letzte, also eigentlich mit dem Beitrag wollte ich ja nur noch mal sagen, dass der bürgerliche Staat keine sozialverträgliche Krisenlösung wird bewerkstelligen können, was nicht eine Frage des Willens ist. Noch viel weniger wird er uns die Weltkommunen bescheren. Also die müssen wir schon selber irgendwie machen. Also das ist eine völlig... Das, wie gesagt, das weiß ich auch nicht. Also Aber nicht, also gerade per Definition, also das wäre die Quadratur des Kreises, das irgendwie über den staatlichen Hebel bewerkstelligen zu wollen. Es geht ja gerade darum, dass der Staat endlich verschwindet. Also zur ersten Frage einfach dieses Flugblatt nachdrucken, was ich verteilt habe. Ja, die Leute, die es bräuchten, die lesen es dann meistens gar nicht. Insofern braucht das auch nicht nachkopieren. Ja, nee, klar, kann ich auch nichts zu sagen. Also ich stimme dir völlig zu. Ich finde das alles absolut getroffen, was du sagst. Also wir sind überwiegend in der Neuköllner Stahlindustrie beschäftigt. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, also in die Betriebe agitieren, ich glaube, es ist ganz banal. Entweder man arbeitet in diesen Betrieben und hat dann auch wirklich einen Plan, wie es in diesen Betrieben aussieht und so weiter und so fort, was man da machen kann, was man nicht machen kann, oder halt nicht. Also ich glaube, diese Nummer irgendwie vor die Tore zu ziehen und da was zu verteilen, also gerade jetzt so, was dann die in ihren Betrieben ansprechen sollen, nach dem, jetzt macht mal Streik oder so, das ist, glaube ich, ziemlicher Murks. Wenn man jetzt irgendwie für irgendeine Demo mobilisiert oder so, spricht sicherlich nichts dagegen, auch mal ein Flugblatt zu schreiben, das nicht so im Szenesprech gehalten ist und sich vor irgendein Werkstor zu stellen oder so. Ne? Aber also ich hab großen Respekt vor den Leuten, die das teilweise jahrzehntelang gemacht haben oder machen, dass sie halt in Betrieben arbeiten und dort tatsächlich als Lohnabhängige irgendwie sich halt anlegen mit den Bossen, halte aber, glaube ich, von diesen externen Agitationsversuchen, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Murks. Das bringt, glaube ich, nichts. Ne? Und was die Frage nochmal genau? Was jetzt daraus folgt? Ja, erstmal folgt, glaube ich, gar nichts daraus, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt unsererseits auch erstmal nur eine Überlegung, wo es hingehen müsste, damit es mal besser werden könnte. Da muss man im nächsten Jahr mal schauen, ob man den großen Plan hinbekommt. Wer weiß. Okay, ich habe jetzt noch drei Meldungen. Vielleicht machen wir dann noch mal einmal so eine Runde. Ja. Arbeiterklasse als Arbeiterklasse immer wieder produzieren und herstellen, und wie ich die Arbeiter als Arbeiter auf die Opposition festschreibe versus halt die Opposition gegen die Arbeit. Und das in Bezug auf deine Redegedanken und dein, das, was sie gerade vielleicht auf die ganz pragmatischen Ansätze deiner Position. Ich glaube, ich habe es nicht ganz genau verstanden, die Frage. Okay, dann bedeutet mir einfach, dass wir inzwischen, also in Bezug auf das, was du prinzipierst, ich fand das vorhin auch toll, halt die Arbeitsklasse als Arbeitsklasse zu identifizieren versus die Aufhebung der Arbeitsklasse, also die Opposition gegen Arbeit. Du meinst, muss die sich als ein gemeinsames Subjekt erstmal genau erkennen, um also, dann... Zum Beispiel die würde ich gar nicht teilen, aber auch in Bezug auf ein mögliches Revolutionskonzept zum Beispiel. Ich würde sagen, also, ich wollte damit nur, dass du es erklärst, aus deiner Perspektive. Okay. Haben wir noch eine oder war es das? Nee, das wäre es. Ich entscheide nur. Ich hätte eine Antwort, die auf meins wäre. Fliegt sich nicht richtig an, ich hätte noch was grundsätzlich dazu im Wort. Okay, dann. Fange ich da kurz an? Nee, es wird ja jetzt auch immer disparater. Also es ist ja auch schön, wenn sich so ganz neue Diskussionen entwickeln, aber wir kommen auch eigentlich so ein bisschen vom Kernthema des Abends, glaube ich, immer weiter weg. Wobei ich es ja auch gut finde, wenn wir tatsächlich über die Frage reden, was die Selbstaufhebung des Proletariats eigentlich wäre. Vorweg nochmal zu der Frage mit alter Theorie, neuer Theorie und so weiter. Und also wenn ich von Orthodoxie rede, tue ich das natürlich immer mit einer gewissen ironischen Nuance, weil das ja eigentlich ein sehr negativ besetzter Begriff ist. Was ich im Prinzip meine, ist, dass es eine bestimmte Ökonomiekritik gibt, die trotz vieler Bruchstellen und Fragezeichen und so meines Erachtens tatsächlich im Wesentlichen die Kategorien liefert, die auch und gerade heute für eine Kritik der Verhältnisse notwendig sind. Also ich würde immer mich der These anschließen, die jetzt nicht originell ist, sondern anschließen, dass diese drei Bände über das Kapital noch nie so aktuell waren wie heute, aus dem einfachen Grund, dass Marx dort eine idealtypische kapitalistische Gesellschaft, in der es nur Bourgeoisie und Proletariat gibt und so weiter und so fort, eigentlich zugrunde legt, die zu seinen Lebzeiten ja völlig, das war ja ein völlig irrwitziger Gedanke in dieser bäuerlichen Welt des 19. Jahrhunderts. Ja, und deshalb würde ich erstmal sagen, mit der zunehmenden Proletarisierung der Welt, mit der ungeheuren Produktivkraftentwicklung, also wo so Visionen aus den Grundrissen für uns heute immer irgendwie logischer werden, ne, von die Leute treten neben den automatisierten Arbeitsprozess und so weiter und so fort. Also es gibt, glaube ich, viele Elemente in dieser Ökonomiekritik bei Marx, die gerade jetzt irgendwie vollgültig werden. So, was diese Fragen angeht, mit muss man das irgendwie jetzt noch mit Foucault oder so kreuzen? Ich persönlich kann ich jetzt nur sagen, alles, was ich aus dem Poststrukturalismus gelesen habe, fand ich irgendwie unbefriedigend und schräg und falsch und nichts erklärend, was nicht bedeutet, dass es nicht vielleicht trotzdem irgendwelche Texte und Bücher aus der Ecke gibt, die einem was bringen. Aber das ist jetzt, finde ich, so ein bisschen so eine Leselistenfrage. Also das finde ich jetzt auch nicht das Spannendste. Was der Mensch hier vorne ja, denke ich, meinte, oder also das lag jetzt voll auf unserer Linie oder unserer Intention, ist, dass diese Theoreme, diese Versatzstücke eine ganz bestimmte politische Funktion erfüllen in diesen Debatten. Sie dienen eben dazu, also das meine ich jetzt nicht verschwörungstheoretisch oder als boshafte Absicht, aber im Ergebnis kann man sagen, sie leisten Vorschub einer Dethematisierung objektiver ökonomischer Prozesse und es verflüchtigt sich irgendwie alles in Erzählung und Deutungsmacht. Also in diesem Text, den ich vorhin nochmal verteilt habe, hatten wir so Beispiele aus dem AK, wo es die ganze Zeit in diesem Jargon, ne? Das Problem ist, die Neoliberalen haben die Definitionsmacht über die Krise, deshalb haben sie die politische Lösungskompetenz. Ja. Folge daraus, wir brauchen eigentlich die Definitionsmacht, dann haben und so weiter. Also das sind diese Spielchen, die, glaube ich, wirklich zu nichts führen. Und dagegen richtet sich zumindest meine Polemik. Wie es darüber hinaus aussieht mit Diskurstheorie und so, denke ich, ist nochmal ein ganz großes anderes Fass, dass man schon gar nicht zu dieser fortgeschrittenen Zeit heute noch aufmachen kann. So, und jetzt zuletzt die Arbeiterfrage da nochmal. Ja, also als ich vorhin meinte, dass ein mögliches Revolutionsszenario darin besteht, dass eben Teile des Proletariats beginnen, sich irgendwas anzuordnen und so fort, ist das ja schon so ein bisschen impliziert, also dass ich eben nicht denke, dass es eine a priori obendrein noch in Form irgendeiner Organisation notwendigerweise diese Kollektivität hergestellt sein muss. Also ich denke tatsächlich, dass sie, das sind alles Spekulationen, wir wissen es ja nicht und vermutlich werden wir es auch nie erleben, aber dass sich sozusagen diese das wäre dieses Paradoxe am Klassenbegriff, also dass sich die Einheit der Klasse eigentlich gerade im Moment ihrer Abschaffung herstellt. Ne? Also will sagen, nein, ich denke oder ich hoffe, dass es nicht unbedingt möglich, nicht unbedingt notwendig ist, da vorher sozusagen ein Kollektivsubjekt irgendwie herzustellen. Gleichzeitig ist ja klar, und das ist ein bisschen Diskussion, die wir vorhin hatten, was könnte man da irgendwie auch machen und so, dass natürlich sozusagen in einem negativen Sinne, also eine Gemeinsamkeit herauszustellen, dass wir alle halt diesem verfluchten Zwang unterliegen, unsere Arbeitskraft zu verkaufen und so weiter und so fort. Und da auch den Klassenbegriff entsprechend irgendwie mal moderner und zeitgemäßer zu fassen und also sich nicht immer abwatschen zu lassen mit irgendeinem Argument, dass ja heute weniger Leute im Blaumann rumlaufen und so weiter und so fort. In dem Sinne würde ich dann schon die Frage eher mit Ja beantworten. So, weiß nicht, ob das jetzt klar war. Also ich glaube, eine bestimmte Epoche ist vorbei, in der es diese Vorstellung gibt, dass es sozusagen große, massenhafte Arbeiterorganisationen gibt, die Interessenkämpfe der Arbeiterklasse oder so führen und dann irgendwann zum Sozialismus übergehen. Also ich glaube, wenn überhaupt, wird sich eine soziale Revolution aus dieser fragmentierten Proletarität heraus entwickeln müssen, die vermutlich gar nicht mehr in solchen klassischen Großorganisationen irgendwie herstellbar ist. Die ja vor, dass man eine gemeinsame Wirtschaftsregierung schaffen muss, damit dann ganz Europa dafür sorgt, dass die gesamte europäische Bevölkerung fürs Kapital auch brauchbar und benutzbar bleibt und nicht dieser griechische Teil und vielleicht auch noch der portugiesische und was es dann noch so gibt, heruntergewirtschaftet wird. Also das ist, was mir so missfällt an diesen Programmen, die Syriza betreibt. Und da finde ich, dass ich habe nicht ganz wie. Ja, ich weiß. Also wenn du gesagt hast, du hast alle Optionen durch, oder jetzt haben die Griechen alle Optionen durchgespielt, mit jetzt auch noch Syriza, dann würde ich dir nicht sagen, also dann sind das doch die ganzen bescheuerten Optionen, die vorhaben, und möchte ihnen doch jede Option, die sie vorgenommen haben, um die Bohren haben, und nicht sagen, jetzt hat das schon durchgespielt und es hilft alles. Auch gegen Deutschland anzukämpfen führt nicht zum Erfolg, Griechenland wieder auf den Boden zu bringen. Oder Griechenland wieder ins Wachstum zu bringen. Ja, weißt du, aber ich habe mich ja nicht an Syriza gewendet mit meiner Kritik. sondern es ging mir darum, welche, ich würde fast sagen, Fantasien es gibt unter Linken darüber, welche Rolle eine linke Syriza-Regierung spielen könnte oder andere Linksregierungen in einem möglichen Übergang in was ganz anderes hinein. Der Wunsch, irgendwie einen Übergang zu finden in was ganz anderes hinein, den finde ich nicht plemplem. Ich weiß nicht, was daran jetzt irgendwie per se unwendig ist. Und jetzt zu sagen, ja, aber Syriza, ich meine, das habe ich ja im Prinzip auch nochmal... Ja, ich sage ja gerade, ich rede ja nicht über Syriza, ich rede ja, also das, beziehungsweise genau das habe ich ja am Ende gesagt, also dass sozusagen eben diese weitergehenden Vorstellungen einer Transformation und so weiter Syriza völlig fremd sind. Das habe ich ja eigentlich gesagt, deshalb verstehe ich deine Kritik nicht ganz. Und mit den Optionen, über die ich geredet habe, auch da weiß ich jetzt gar nicht, was ich den Leuten um die Ohren hauen soll. Also wenn denen gerade irgendwie die Butter vom Brot genommen wird in Griechenland, dann wehren die sich halt erstmal. Punkt. Und also darum ging es, mit welchen Mitteln das passiert ist und dass eben blöderweise den Leuten es eben nicht erspart geblieben ist. Also ihr Widerstand eben nicht effektiv war. Also da bin ich jetzt gerade dann erstmal überhaupt kein Maximalist. Also wenn Lohnabhängige in ihrer scheiß prekären Situation sich zumindest dagegen wehren, dass es ihnen noch beschissener geht, dann ist das immer gut und nicht schlecht. Und dann rechne ich denen auch nicht vor, dass sie ja irgendwelche falschen Zwecke sich einleuchten lassen oder weiß der Geier was und irgendwelche Denkfehler machen. So.